ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Es gibt so viel mehr als 100 hörenswerte Hörspiele in Deutschland und in der deutschen Radiogeschichte. Aber wir haben die Freude, 100 Ausgewählte vorstellen zu dürfen. Es ist Nora Gomringer, just hier, und Jörg Albrecht neben mir. Lieber Jörg, du hast ein Stück mitgebracht, das vermeintlich nur einen ganz kurzen Zeitaspekt aufnimmt, aber eine wahnsinnige Ausdehnung erlebt. So ist es, denn 5 Sekunden können sehr lang sein, und das zeigt uns dieses Stück, die 5 Sekunden des Mahatma Gandhi. Es ist eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks von 1949. Text stammt von Walter Erich Schäfer, Regie geführt hat Claire Schimmel, und die Musik stammt von Rolf Unkel. Ja, und das geht mit so einer ganz klassischen Erzählung eigentlich los, nämlich wie Mahatma Gandhi am 30. Januar 1948 sein Zuhause verlässt, dann einem jungen Mann begegnet, ihn segnet und dann von diesem jungen Mann mit einer Pistole ermordet wird. Und dann liegt Gandhi da und analysiert die Situation in einem Monolog, aber er bleibt nicht allein. Dann beginnt auf einmal die Kugel in seiner Brust mit ihm zu sprechen. Und dann tauchen auch noch die Erde, der Fluss und der Wind auf. Und, und wir gehen durch diese 5 Sekunden, die ausgedehnt sind. Die Kugel nähert sich langsam Gandhis Herz. Und er reflektiert, was hat er eigentlich in seinem Leben geschafft? Was hat er geschaffen? Ist seine Vorstellung des organisierten friedlichen Widerstands wirklich angekommen? Die Befreiung von den britischen Kolonisatoren, was hat sie bewirkt, was entwickelt sich da heraus? Ja, und wir steigen mit ihm auch auf, mit ihm und seiner Stimme, die auch noch genau, dazu kommt. Genau, die kommt noch dazu und die ist erlösend, ja. Eine weibliche Stimme auch, also eine Sprecherin. Wir steigen mit ihnen auf und sehen dann eben dieses Indien von oben, für das Gandhi so lange so wichtig war. Ja, und dann die Frage einfach, war sein Wirken ohne Wirkung? Das ist so das, was über allem schwebt. Die innere Befragung. Und ich habe es im Hinblick auf die Frage jetzt nach dem Neurüsten auch angehört. Ja. Wie gefährdet sind wir? Wie nehmen wir die Gefahr wahr? Nehmen wir sie ernst? Wie reagieren wir drauf? Ist überhaupt diese Form des Widerstands sinnvoll bis denkbar? Ja. Vor allem angesichts einer absolut kriegerischen Intention Russlands in diesen Zeiten. Genau, und ich war dann schon fasziniert zu lesen, dass es ja eigentlich auch ein Stück ist, das heute noch als gelungenes Beispiel für Hörspieltraditionen gilt, aber aufgrund seiner Aussage eben auch dieser Frage nach dem Attentat, das zu einer Märtyrerbildung ja auch führt, in diesem Sinne noch akzeptiert wird und in diesem Sinne auch angehört wird. Ja, es gibt schon so ein paar Dinge, die wir heute, glaube ich, ganz anders sehen. Aber du sagst ja schon richtig, diese Frage nach Frieden. Also an einer Stelle heißt es, ich habe allen die Botschaft vom Frieden geschickt. Warum haben sie sie nicht gehört? Die ist natürlich für uns wieder ganz oben. Auf der anderen Seite habe ich mich dann manchmal gefragt, wie das jetzt eigentlich in dieser frühen BRD gewirkt hat. Also, oder warum dieses Stück da vielleicht auch wichtig war. Es hat ja auch was Beruhigendes. Also, es ist so ein Stück, was sphärisch irgendwie für sich ist, so ein bisschen mystisch. So eine ganz ruhige Atmosphäre, auch wenn die Komposition manchmal so ein bisschen dramatisch ist. Aber eben die Frage, was hat eigentlich die Deutschen, die selber so kurz nach der Diktatur und immer noch in Hunger und Aufbau lebten damals, was hat die daran bewegt? Also ja, gab es eine Identifikation? Ne? Natürlich die Friedensfrage war ja trotzdem groß. Ja, auch mussten sich ja auch all den Fragen der Entnazifizierung stellen und das ist mehr oder weniger gut gelungen. Genau, oder wollte man dann eben auch so woanders hingucken? Das habe ich mich gefragt. Ne? Also Indien von oben zu sehen ist ja vielleicht dann auch leichter als Deutschland von oben zu sehen in der Zeit. Und so ein bisschen klischeehaft und exotisiert ist Indien ja in dem Ganzen auch. Also so ein bisschen angelesen wirkt das mit Abstand auch, finde ich. Aber vielleicht noch eine Sache, neben Frieden ist ja auch so die Frage nach, was ist Gerechtigkeit oder Vergebung, Läuterung, das kommt irgendwie auch stark. Also Gandhi fragt sich die ganze Zeit, nicht nur was habe ich erreicht, sondern auch was habe ich verdient eigentlich oder was ist Vergebung für den Mörder. Das ist natürlich ein Spiegel vielleicht wieder der Absolut. Zeit auch in der BRD. Natürlich, ne? Die Sehnsucht danach, Erlösung zu finden.